Der Parteitag des Jahres 1934 erhielt den Namen Triumph des Willens. Er sollte ursprünglich gar nicht stattfinden, denn Adolf Hitler hatte 1933 angeordnet, dass in Zukunft nur alle 2 Jahre zum Appell angetreten werden sollte. Aber die Ereignisse des Jahres 1934 waren von so großer Bedeutung, dass die Parteiführung sich entschloss, vor ihren Angehörigen einen umfassenden Rechenschaftsbericht abzulegen. Zum ersten Mal nahmen Arbeitsdienst und Reichswehr an der Tagung teil. Und nach vielen Jahren sprach Adolf Hitler wieder vor der NS-Frauenschaft. Thank you. Thank you.

Und genauso, wie ich damals S-Amann war, bin ich heute noch S-Amann. Wir S-Amanner haben immer nur eins gekannt. Treue zum Führer und Kampf für den Führer. Thank you.

Sie erwies ihm mit einer Gefechtsvorführung auf der Zeppelinwiese ihre Referenz. Das Signal, das ganze Halt, beendete die Vorführungen. Die beteiligten Truppenteile sammelten sich zum Vorbeimarsch und unter den Klängen der alten preußischen Militärmärsche defilierten sie an ihrem obersten Befehlshaber vorbei. Thank you.